Unsere Leitungen sind im Moment alle belegt. Guten Tag, das Service Center der Arbeitsgemeinschaft Köln. Mein Name ist Kleinen. Also für mich ist es tatsächlich das erste Mal hier, was ich erwarte. Tja, eine gewisse Hilfestellung schon, ja. Und vielleicht auch Informationen. Und tatsächlich erwarte ich jetzt nicht, hier einen Job zu finden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die Hoffnung, die kann man begraben. Das muss man wirklich selber machen. Ich war schon so oft hier, ungefähr 20 Mal schon in meinem Leben. Das ist ja öfters, dass man hier ist. Das geht schon. Ist schon okay. Aber es hilft mir ja auch dafür, dass ich vielleicht irgendwann endlich mal arbeiten kann. Es ist sehr kompliziert, weil keiner ist für alles Mögliche zuständig, sondern jeder vermittelt wieder an jemand anders weiter, aber sonst... Glossar. ARGE, Hartz-IV-Behörde. Eingerichtet 2005 als Arbeitsgemeinschaft von Arbeitsamt und Sozialamt für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Setzt die Gesetze des Sozialgesetzbuches um. Überzählige, arge Erfahrungen. Ein Feature von Nora Bauer. Es kommt immer auf die Gründen drauf an. Aber jetzt, wieso ein Grund, das ist für mich sinnlos, einfach sinnlos. Ich meine, wenn ich jetzt Arbeit suchen würde oder so und die hätten das für mich, dann ist es ja okay, aber so, ich bin jetzt in Ausbildung und da kommen die mir mit so einem Gespräch. Ich bin jetzt mein bestimmt 5., 6. Jahr in Folge. Das Einzige, was ich jetzt noch zu erwarten habe, dass ich endlich wieder meine Wohnung kriege für mich, alleine. Und dass die Schwierigkeiten mit der Post und dem ganzen Quatsch hier endlich aufhören, dass ich ganz normal mal Hartz IV kriege. Mehr erwarte ich gar nicht mehr. Naja, das Problem an der ganzen Sache ist, ich bin bald 20 Jahre hinter dem Lenkrad gesessen und die Zeiten sind vorbei. Man kommt auch kaum noch irgendwo rein als normaler Kipperfahrer oder sowas. Und Fernverkehr möchte ich nicht mehr. Da ist mir zu viel kaputt gegangen. Alle Aufnahmen entstanden in den Argen verschiedener mittelgroßer Städte in alten und neuen Bundesländern. Nach kurzen Vorgesprächen mit der jeweiligen Geschäftsleitung wurden mir die Türen für Interviews mit Mitarbeitern und Kunden weit geöffnet und freier Zugang zu allen Etagen gewährt. Sie haben ihren Job verloren oder sie verdienen zu wenig oder ein Kind wird geboren, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse jetzt in dem Moment finanziell halt ändern zu ihrem Ungunsten. Herr K., Mitarbeiter einer Arge. Also irgendwas ist ja in dem Moment irgendwo erstmal in den ihrer Vita im Lebenslauf passiert, warum die den Weg zu uns finden in dem Moment. Das ist natürlich irgendwo erstmal der pure Geldmangel. Na, also das ist sowieso erstmal der Ausgangspunkt von allem. SGB II, zweites Buch Sozialgesetzbuch vom 24. Dezember 2003. Gesetz zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Regelt die wirtschaftliche Grundsicherung für erwerbsfähige Arbeitslose. Zusammenführung der Leistungen von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, auch ALG II oder Hartz IV genannt. Also wir gucken natürlich erst, was kann er gut, wo ist er fit in dem Moment, wo gibt es vielleicht noch irgendwelche Defizite, die jetzt einer sofortigen Vermittlung in dem Moment irgendwo im Weg stehen würden. Gilt es nicht daran, erstmal zu arbeiten, um den wirklich im Prinzip schmackhaft zu machen für eine Arbeitsvermittlung am letzten Endes. Ich kann die wenigsten sofort an der Hand nehmen, zum Arbeitgeber gehen und sagen, hier, ohne Eingliederungszuschuss, ohne alles, das ist dein Top-Mann, ab morgen nimm den. Das ist so niemals. Aus dem Gesetzestext SGB II, Paragraph 1, Absatz 1. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Manchmal habe ich das Gefühl, es kommt auch auf den Bearbeiter dran. Manche, die sagen halt, nee, es gibt nicht. Und manche entscheiden schon nach Gesicht. Und wie sie gerade lustig sind. Also habe ich zumindest das Gefühl. Wie jetzt zum Beispiel die Lehre zum Friseur. Da wurde ich auch noch reingesteckt. Ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Aber da haben sie gesagt, nee, du machst das oder kriegst halt 3 Monate kein Geld. Und was soll ich da machen? Der Einzelhandel war nicht frei und da haben sie mir das halt reingedruckt. Na, das war eine Scheißzeit. Ein Beratungsgespräch in einer Arge. Ich habe sie heute einfach mal eingeladen, um sie kennenzulernen, weil ich habe sie in meine Betreuung übernommen, habe gesagt, Herr Paul, kenne ich nicht. Habe natürlich gesehen, dass sie in Ausbildung sind und habe einfach gesagt, ich will jetzt mal hören, wie sie jetzt der Stand ist in ihrer Ausbildung. Naja, ich habe jetzt im Januar, Mitte Januar Prüfung. Ja, und dann bin ich fertig, ne? Mit der Prüfung. Also sind Sie fertig ausgebildet als Friseur, ne? Okay. Und jetzt glauben Sie auch, dass die Ausbildung das schaffen, bis zum Schluss durchzuziehen? Also jetzt auch der... Ne, sind nur noch 3,5 Monate. Ja. Für die Prüfung? Ja. Okay. Steht danach schon Arbeit in Aussicht? Nein. Nein. Da ich mir auch nicht vorstellen kann, im Salon zu arbeiten. Weil? Ja, weil ich das eigentlich auch gar nicht machen wollte. Aber es wurde mir so reingedrückt von Herrn Bold. Ortswechsel. Ein Beratungsgespräch in einer Beratungsstelle des DGB. Ich hatte das FSJ gemacht, hatte 473 Euro gehabt, war Eigensozial abgesichert und mein Fallmanager, auf Deutsch gesagt, ist mir dann immer noch so bambig gekommen, dass er ja, auf Deutsch gesagt, aus seiner eigenen Tasche mich bezahlen müsste. Weil er anfing, solange ich nur 1 Cent vom Arbeitsamt kriegen würde, müsste ich das machen, was die sagen. FSJ, freiwilliges soziales Jahr. Wird durch das Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten, JFDG, geregelt. Im Rahmen dieses Gesetzes können Jugendliche nach der Beendigung der Schule, aber vor der Vollendung des 27. Lebensjahres, einen 6- bis 18-monatigen Freiwilligendienst im sozialen und ökologischen Bereich im In- und Ausland leisten. In der Regel wird dieser Einsatz ganztägig geleistet und durch Taschengeld und Sozialversicherung abgesichert. Während des freiwilligen sozialen Jahres musste M. seinen Lebensunterhalt für die Kosten der Unterkunft über SGB II aufstocken. Er wurde im Sinne dieses Gesetzes zum Grundsicherungsempfänger und damit Kunde der Arge. Er hat es auch schon so weit geschafft, dass ich dann total mich zurückgezogen habe vom Amt selber, dass ich auch keine Termine mehr reagiert habe, weil ich mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte. Ich habe auch einen Antrag gestellt, dass ich jemand anderen bekommen möchte, weil mit ihm konnte ich nicht mehr. Wollte ich auch nicht mehr. Aber das kam neben dem 1-Euro-Job und wo dann die Sanktionen langsam alles begonnen haben. Im Anschluss an das freiwillige soziale Jahr wurde M. von seinem Arbeitgeber in einen 400-Euro-Job übernommen und war nun nicht mehr sozialversichert. Er hat aus dem freiwilligen sozialen Jahr Anspruch auf ALG 1 und durch den Job im Niedriglohnsektor Anspruch auf ALG 2. Bei diesen unterschiedlichen Bedingungen musst du aber eine Eingliederungsvereinbarung abschließen, die beide Seiten berücksichtigt. Die einmal ALG 1 sagt ja, du musst eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen, wenn es sein muss im ganzen Bundesgebiet. Und hier die Bestimmung für die Eingliederungsvereinbarung muss mit der eigentlich abgeglichen sein. Und da muss es dann heißen, der muss so und so viel Bewerbungen uns vorlegen, der muss einen 1-Euro-Job machen, wenn es notwendig ist, wenn wir keine Möglichkeit sehen und so weiter. Eingliederungsvereinbarung. Die Bundesagentur für Arbeit vereinbart mit jedem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die für seine Eingliederung in Arbeit erforderlichen Leistungen. Okay. Fangen wir mal ganz von vorne an. Dann gucke ich mir erstmal den Lebenslauf an. Okay. Sie hat eine Berufsausbildung angefangen als Beikoch, haben das aber nicht abgeschlossen gehabt, ne? Mhm. Dann waren sie auch arbeitslos gemeldet dann in der Zeit. Okay. Mal kurzzeitig auch als Koch gearbeitet. Gut. Das Problem ist, unter dem im U25-Bereich versucht man natürlich, ihnen noch eine Ausbildungsmöglichkeit zu geben. Und dass sie halt jetzt den Friseur da gemacht haben, wird das einzige gewesen sein, wo sie noch einen Platz gefunden haben. Ist ja sehr schön. Hm. Ich sehe es schon wieder. Ich muss dann im Januar wieder zum Friseur mit den grauen Haaren übertünchen lassen, die ich dann nicht von ihnen kriege. So, weil letztendlich haben sie zwar eine Berufsausbildung, wollen aber da nicht arbeiten. Und arbeiten sie schon, aber nicht in dem Beruf. Nicht in dem Beruf. Das heißt, ja... Wir fangen dann in der Arbeitsvermittlung im Januar wieder bei Null an. So ungefähr, ja. So ungefähr. Aus dem Gesetzestext des SGB II, Paragraph 2, Absatz 1. Erwerbsfähige Hilfebedürftige müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Der erwerbsfähige Hilfebedürftige muss aktiv an allen Maßnahmen zu seiner Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich ist, hat der erwerbsfähige Hilfebedürftige eine ihm angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit zu übernehmen. Und das war ja das erste große Desaster, als du deine erste Eingliederungsvereinbarung gekriegt hast. Da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Da war nämlich die Auflage drin, dass er zu einer Maßnahme soll. Ja. Und da hat sich dann diese Maßnahme auch als eine ganz normale Aktivierungsmaßnahme, er war ja gerade aktiviert, nach anderthalb Jahren, sich herausgestellt, das war eine Ganztagsmaßnahme und das hätte für dich bedeutet, dass du deinen 400-Euro-Job, deinen ersten Job, den du dir auch ausgesucht hast und den du auch den hätte ich verloren. Willst, den hättest den du hätte ich verloren. Ja. Und da wurde ihm gesagt dann, das sei auch rechtens, weil er soll ja nicht sich auf dem 400-Euro-Job ausruhen, sondern er soll gefälligst ja seinen gesamten Lebensunterhalt erwirtschaften. Ja, wie schon gesagt, ich war ja dann auch beim Teamleiter. Ich habe mich ja wirklich jetzt nur noch auf diesen Pflege- bzw. Behindertenfahrdienst spezialisiert, möchte auch gerne in dieser Richtung weitermachen. Und wie schon gesagt, ich war ja auch froh, dass die Malteser die Allerosten waren, die gesagt haben, wir haben einen Job. Ja. Und dass sie mir eben auch dieses FSJ angeboten haben. Ja, und mit dieser ersten Eingliederungsvereinbarung und der Nichteinhaltung dieser Auflage ging die erste Sanktion los, dann kam gleich die zweite hinterher. So, die Arbeit im Friseur ist, was das angeht, ist ja alles schön und gut, aber ja, die Bezahlung. Und ich habe dann keine Lust, ja. 40 Stunden Woche zu arbeiten, dann nebenbei noch Hartz IV beantragen. Weil wenn ich arbeite, da will ich nicht vom Amt abhängig sein. Und das ist bei den meisten Friseuren so, die müssen alle nebenbei. Ich meine, es ist ja auch das Ziel von Arbeitslosengeld 2 zu sagen, ganz weg, die Hilfebedürftigkeit verringern oder beenden. Das Beenden ist eigentlich das vorrangige Ziel oder halt verringern. Mein Job ist es ja, Ihnen zu helfen, dass das schnellstmöglich passiert. Wenn es nicht beendet, dann wenigstens verringern. Das ist schon klar. Das heißt, ich warte jetzt ab, bis Sie Ihre Ausbildung beendet haben. Bitte schließen Sie die auch ab. Ja, klar. Weil es einfach wirklich auf dem Arbeitsmarkt besser ist, das abgeschlossen zu haben. Wenn wir dann auch in der Arbeitsvermittlung uns nicht an den Friseur dann festhalten, sondern sagen, wir gucken, dass wir sie überhaupt in Arbeit vermitteln. Das wird dann aber wahrscheinlich der Helferbereich sein. Ne? Ja, das ist erstmal egal. Helferbereich. Arbeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt für ungelernte Hilfskräfte. Aus dem Gesetzestext des SGB II, Paragraph 3, Absatz 1. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht werden, soweit sie zur Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit für die Eingliederung erforderlich sind. Bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind erstens die Eignung, zweitens die individuelle Lebenssituation, insbesondere die familiäre Situation, drittens die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit und viertens die Dauerhaftigkeit der Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu berücksichtigen. Vorrangig sollen Maßnahmen eingesetzt werden, die die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen. Sie wissen aber auch, wenn Sie Arbeitsangebot kriegen als Friseur, müssen Sie es annehmen. Ne? Jede Arbeit weiß, ist das muss man. Nee, ich sag's Ihnen doch nur. Ja. Ich kann ja auch Ihre Beweggründe verstehen, dass Sie sagen, das ist mir auch alles klar. Und nebenbei zum Amt gehen, obwohl Sie halt 40 Stunden arbeiten und halt immer noch Geld, ist es auch klar, dass das nicht das Ziel sein sollte. In welchem Bereich könnten wir uns Arbeit vorstellen? Mhm. Also spontan ist es halt der Helferbereich, das ist ganz klar. Vielleicht gibt es aber auch einen Bereich, wo man sagt, also mit dem Beikoch, da haben Sie ja nun schon Berufserfahrung. Mhm. Dass man versucht, in der Richtung noch auch nach Arbeit zu suchen. Und halt noch guckt, was sich noch für Alternativen anbieten. Ja. Würde ich dann mit Ihnen aber machen, wenn die Ausbildung beendet ist. Ja, vorher ist Ja, vorher hat es in dem Moment auch wenig Sinn, weil letzten Endes, ich möchte Sie da jetzt auch nicht weiter noch, Sie sollen jetzt erstmal die Ausbildung zu Ende kriegen und nicht auch noch jetzt mit Arbeit suchen, ständiger Terminfindung bei mir hier. Wenn irgendwas sein sollte, immer hierher kommen, Termin geben lassen, ja, dass man drüber reden kann. Ja. Das ist wichtig. Warum sollte ich eigentlich bitte schön einen 400-Euro-Job gegen einen 1-Euro-Job tauschen? Wo liegt denn da bitte schön der Sinn drin? Die zweite Sanktion, ich habe zwar auch immer Bewerbung mal gemacht, das hatte denen auf einmal nicht ausgereicht. Ich sollte immer 8 Bewerbungen machen und suchen Sie sich mal im Pflegegebiet mal 8 Bewerbungen. Auch wenn es Initiativbewerbungen gewesen sind, Sie kriegen niemals 8 Stück zusammen. Arge, SGB II, 19. März 2009. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch. Hier Wegfall des Arbeitslosengeldes II gemäß § 31 SGB II. Sehr geehrter Herr M., da Sie wiederholt Ihren Pflichten nicht nachgekommen sind, vorangegangene Pflichtverletzung Bescheid vom 21.03.2009, entfällt Ihr Arbeitslosengeld II für die Zeit vom 01.04.2009 bis 30.06.2009 vollständig. Von der Absenkung sind betroffen die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Durch den vollständigen Wegfall Ihres Arbeitslosengeldes II sind Sie im Sanktionszeitraum nicht mehr in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung pflichtversichert. Bitte beachten Sie, dass während des Sanktionszeitraums keine Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen werden. Setzen Sie sich mit Ihrem Vermieter oder dem Amt Wohnungshilfen in Verbindung, um eine Wohnungslosigkeit zu vermeiden. Es geht um Fordern. Es geht vorrangig, Leute in Arbeit zu bringen und für das Leute in Arbeit bringen, die Existenzsicherung aufzubauen. Herr T., Berater einer unabhängigen Sozialhilfeberatungsstelle. Aber wenn man dieses Gesetz sich aus der Historie anguckt, also es ist aus dem alten Bundessozialhilfegesetz hervorgegangen und das alte Bundessozialhilfegesetz hat als erste Zielrichtung gehabt, ein menschenwürdiges Dasein sichern. Und dieses ist nicht mehr Inhalt des SGB II, dieses nur noch in vorrangigen Gesetzen, also SGB I im Grundgesetz vorhanden. Und da ist auch genau der Konflikt im juristischen Bereich, dass halt das SGB II beispielsweise das Verhungern rechtlich zulässt. Also dass gesagt wird, dass derjenige, der nicht arbeitet oder der sich weigert oder nicht fähig ist, Dinge zu machen, so wie die Behörde das möchte, keinen Anspruch auf Miete, keinen Anspruch auf Regelleistung, keinen Anspruch auf Krankenkasse und keinen Anspruch auf gar nichts hat. Das ist Gesetz. Sanktion ist immer das letzte Mittel. Wenn ein Fehlverhalten vorliegt, dann ist es vom Gesetz eben zwangsläufig, dass sanktioniert werden muss. Herr S., Pressesprecher einer Arge. Wir haben natürlich ein Interesse daran, dass die Kunden sich in den Prozessen, im Integrationsprozess, auch bei dem Bemühen, bei unseren Aktivitäten mit einbringen. Nur wenn jemand eben die Erfordernisse, die dazu notwendig sind, eben nicht erfüllt, und dafür eben keine plausiblen Gründe vorträgt, dann sieht das Gesetz eben als letztes Mittel die Sanktion vor. Wenn ich im Grunde genommen nur von Sanktionen spreche und sie nicht vollziehe, dann versuchen Kunden natürlich, das auszunutzen. Und wir haben auch natürlich die Erfahrung gemacht, in vielen Fällen auch die Erfahrung gemacht, dass ein Kunde erstmal eine Sanktion bekommen hat. Danach ist ein gewisser Klärungsprozess eingetreten und auch die Erkenntnis beim Kunden, ich muss eigentlich auch etwas tun, mich beteiligen, dass auch dieses Weg von den Transferleistungen eben initiiert werden kann. Insofern ist die Sanktion oft ein Steigbügel für den Kunden, die Wahrheit zu erkennen, dass er sich einbringen muss. Wir müssen versuchen, die Kunden zu erreichen. Das heißt, wenn wir einen Kunden sanktioniert haben, haben wir ihn nicht aufgegeben in dem klassischen Sinne. Wir bemühen uns weiter, unsere Dienstleistung der Integrationsmöglichkeiten auch anzubieten. Aber es erfordert auf der anderen Seite natürlich auch ein aktives Handeln des Betroffenen, sich einzulassen auf das, was wir wollen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt in dem Moment 0815-mäßig zuführen, nur um irgendwelche Maßnahmen zu befüllen, dass jetzt irgendwo ein Maßnahmeträger in dem Moment die gewisse ihm zugesicherte Maßnahmeteilnehmeranzahl in dem Moment erfährt. So ist es natürlich nicht. Der arge Teamleiter K. Wir stopfen jetzt nicht in dem Moment irgendwo ungesehen jeden in jede Maßnahme, sondern schauen schon, okay, der kommt aus der und der Richtung, der hat schon die und die Facetten in dem Moment gut ausgeprägt oder eben noch nicht. Da würde die und die Geschichte hier noch ganz gut dazu passen, wenn wir eben zurzeit sowieso keinen Job für ihn im Angebot haben. Ich meine, die kriegen 700 Euro Transferleistung in dem Moment und wenn wir ihnen eine Maßnahme anbieten, wo sie letztlich ja dann doch ein gewisses Know-how mit rausnehmen, und auch wir benutzen den Träger ja auch, um denen seine Connections in der Wirtschaft an der Stelle irgendwo zum Tragen kommen zu lassen. Die haben ja auch Vermittlungsquoten im Hintergrund, die wir dem Träger setzen. Also die müssen auch eine gewisse Anzahl von Vermittlungen bringen. Das ist allemal besser, als wenn er irgendwo auf dem Sofa sitzt und sich irgendwelche Seifenopern anschaut. Also um das mal auf den Punkt zu bringen. Wieso die wirklich so dran, also so drauf und dran sind, mich da rauszureißen und woanders rein? Das habe ich auch meine Bearbeiterin oben gefragt, weil ich anfing, warum lassen Sie mich nicht einfach da, wo ich jetzt bin? Da weiß ich wenigstens, was ich zu tun und zu lassen habe. Also wir haben zumindest die Lethargie in dem Moment irgendwo geknackt, die Ihnen ansonsten garantiert überfällt. Härtefälle gibt es auf jeden Fall dabei. Das kommt sogar relativ oft vor in dem Moment, wo ich persönlich für mich sage, okay, aus der Sicht in dem Moment, wenn ich am anderen Ende des Schreibtisches sitzen würde, in dem Moment, okay, die und die Sichtweise, aber nun sitze ich nun mal auf dem Stuhl, den ich jetzt hier innehabe, also muss ich natürlich auch die Ansicht vertreten, dann letzten Endes, also es wird von uns gefordert in dem Moment, ne, dass wir dergestalt mit den Leuten in dem Moment irgendwo, dass wir sie fordern und fördern in dem Moment und das machen wir dann letzten Endes auch. Also ehe wir überhaupt niemanden beschäftigen in dem Moment, dann beschäftige ich auch mal jemanden irgendwo zum zweiten Mal mit einer Geschichte in dem Moment. Ne. Also das passiert. Da gibt es also eine ganze Reihe an Erklärungen, aber die klassische Erklärung ist, dass er in seiner Person und mit seinen Kenntnissen auf dem Arbeitsmarkt integrierbar sei. Ganz gleich in welche Beschäftigung, nicht in seine Wunschbeschäftigung, in irgendeine. Als ich bei meinen Recherchen spontan und selbstständig Kunden auf den Gängen der Arge ansprach, wurde die Geschäftsleitung doch nervös. Schnell hatten die Teamleiter Terminpläne ihrer Vermittler zur Hand, besetzten Berater um und platzierten mich in sorgfältig organisierte Beratungsgespräche. Ah, meine, wir kennen Sie noch gar nicht, gell? Nö. Wer war Ihr Berater vorher? Das, wie heißt die Frau? Frau Reifschneider, gell? Genau. Ja, den Namen habe ich mich nie gewöhnt, aber. Gut. Wir wollen jetzt sehen, dass wir in der nächsten halben Stunde uns miteinander vertraut machen. Und habe mir schon mal ein bisschen Ihr Profil angeschaut. Und da tun sich dann für mich doch einige Fragen auf, die wir im Verlauf des Gesprächs aber gemeinsam, denke ich, klären können. Schon hin, ne? Ja. Unsere Leitungen sind im Moment alle belegt. Planungsprozess SGB II, Planungsbrief 2009. Der Zielindikator Summe passiver Leistungen ist definiert als die Summe der passiven Leistungen für Leistungsbezieher nach dem SGB II im Berichtszeitraum. Zu den passiven Leistungen zählen ALG II und Sozialgeld. Der Orientierungswert für den Zielindikator Summe passiver Leistungen gibt an, wie sich die Summe der passiven Leistungen im Vergleich zum Vorjahr verändern soll. Gespräche laufen in der Regel immer so ab bei mir, dass Sie vorneweg Ihre Fragen erstmal stellen können, die wir gleich beantworten oder ebenfalls im Gesprächsverlauf dann klären. In dem Sinne gibt es Ihrerseits erstmal Bemerkungen. Ja. Bitte fangen Sie an. Ich habe jetzt die 20%-Sperre reingeknallt gekriegt, weil meine Post immer wieder zurückgegangen ist. Ja, da habe ich mich dann bei der Frau Reitschneider oben gemeldet und hat die zu mir gesagt, sie ist gar nicht mehr für mich zuständig. Ja, dann gab es wieder Schwierigkeiten wegen der Auszahlerei. Mhm. Ja, gut, das habe ich dann, weiß jetzt gar nicht, ich glaube letzte Woche habe ich das geklärt gehabt. Da habe ich mein Geld sozusagen bar ausgezahlt bekommen. Ne? Mhm. Ja, Aber wie gesagt, ich kann es ja jetzt im Moment gar nicht sogar beweisen. Hier steht nur Hans-Sahler-Straße drauf. Und zeigen Sie mal her. Die Adressen hatte ich aber so hier oben angegeben. Ja, so. Und deswegen ist nämlich auch die Post jedes Mal zurückgekommen. Diesmal habe ich es bloß gekriegt gehabt, weil ich die Briefträgerin höchstpersönlich ermittelt hatte. Was ist das für ein Schreiben? Das ich nehme es mal raus, ne? Der Bewilligungsbescheid. Ja, die Weiterbewilligung, ne? Ja. Habe ich auch alles gleich extra fertig gemacht. Mhm. Nicht, dass es da wieder irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Unsere Leitungen sind im Moment alle belegt. Planungsprozess SGB II, Planungsbrief 2009. Das Bundeskabinett hat beschlossen, im Jahr 2009 für den Titel Arbeitslosengeld II 20 Milliarden Euro bereitzustellen. Dies entspricht einer Verminderung der Ausgaben von 6,7% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Verminderung stellt den bundesweiten Orientierungswert für die Summe passiver Leistungen dar. Das können wir ja dann entsprechend abgeben. Ich leite es weiter. Machen wir dann zum Schluss. So, legen wir mal beiseite. So, Moment. Das sind zwei verschiedene Anschriften jetzt. Die 109 und die 109. Du meinst das Gleiche. Ja, aber... Und was ist jetzt falsch? Nee, dadurch, dass hier steht bei Lüffert, ja, weil ich zurzeit bei meinem Kumpel wohne. Ja. Ja, und das fehlt hier. Und da hat die Briefträgerin irgendwie nicht durchgeblickt und hat das jedes Mal zurückgeschickt. Mhm. Und das war das Problem. Ja, aber meine Einladung, und nur darum geht es, die haben Sie bekommen. Ja, das ist das Kuriose, die kam dann zwei Tage später. Ja. Und alle anderen Einladungen, deswegen Sie ja die Sperren bekommen haben, ja, in Ihrem... Die sind bei mir nie angekommen. Wortsinne. Genau deswegen haben Sie diese Sperren bekommen, diese Sanktionen. Ne? Deswegen, ich habe mich ja selber schon gewundert, dass das da nicht gekommen ist. Aha. Deswegen habe ich mich ja dann bei der Frau Reitschneider selber gemeldet. Mhm. Und dabei ist dann ein... Nachdem Sie kein Geld mehr bekommen haben, sind Sie gekommen. Das kam mir dann auch schwer dazu. Unsere Leitungen sind im Moment alle belegt. Planungsprozess SGB II, Planungsbrief 2009. Die Bundesregierung ist sich bewusst, dass diese Erwartung über die Verminderung der Ausgaben für das Arbeitslosengeld II sehr ehrgeizig ist. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind aber auch Einsparungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu erbringen. Wollen wir mal ganz kurz mit Ihren Fähigkeiten prinzipiell beschäftigen. Bei Auslieferungslager haben Sie Grundkenntnisse und ich sag mal, oder erweiterte Kenntnisse. Wenn man seit kurzer Zeit als arbeitslos ist und hat eben vor kurzem noch in solch einem Lager gearbeitet, dann könnte man erweiterte Kenntnisse eintragen. Alles klar. Als Langzeitarbeitsloser naturgemäß Grundkenntnisse. Klar. B-Laden, Entladen, ja, Staplerschein. 20 Jahre gemacht. Ja, klar. Haben Sie einen Staplerschein? Ich kann zwar Stapler fahren, mein Staplerschein ist aber schon ein paar Jahre abgelaufen und das ist kein Problem. Güternahverkehr. Gut. Kommissionieren. Na gut, das war nicht so mein Ding, aber gemacht habe ich es auch schon. Mhm. Können Sie mal kurz erklären, was ist Kommissionieren? Naja, wenn jetzt Waren auf Paletten ankommen, für den einzelnen Kunden auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Genau. Unsere Leitungen sind im Moment alle belegt. Planungsprozess SGB II, Planungsbrief 2009. Um die Argen, die bereits in 2008 über den Einsatz der entsprechenden operativen Hebel ein gutes Ergebnis erreicht haben, nicht zu benachteiligen, wurde für die Bestimmung des Orientierungswertes das 55%-Quantil der jeweiligen Vergleichsgruppe bezogen auf die erreichte Reduzierung der Summe der passiven Leistungen 2008 gewählt. Das heißt, an alle Argen wird die Aufforderung gestellt, mindestens den Wert des 55%-Quantils ihrer Vergleichsgruppe in 2008 als Basiseinsparung in 2009 zu erreichen. Träger, die 2008 Einsparungen unterhalb dieses Benchmarks erreicht haben, sollen neben der Basiseinsparung eine Zusatzeinsparung erreichen, die 20% des Abstandes zum 55%-Quantil entspricht. Reisemontagebereitschaft, hier stellen wir jetzt uneingeschränkt ein, denn das sieht dann der Arbeitgeber, der auf Ihr Profil eventuell Zugriff hat. Gell? Mhm. So, Führerschein haben wir drin, das ist erstmal der PKW, Führerschein alt, 3, gell? B. So. Führerschein B. Sie sagten vorhin, eigentlich könnten Sie auch bis 7,5 Tonnen fahren, gell? Das ist ja dann... Mit meinem, ja. Ich darf es noch. Aber wie gesagt, nur leicht bis 7,5. Das andere lassen wir erstmal weg, ne? Das haben Sie ja gesagt, müssen Sie erstmal wieder... Nein, wie gesagt, den muss ich schon erstmal verlängern wieder. Weil da ist ja bloß 5 Jahre gültig. Ja, meine... Jetzt mal eine Frage. Diese Zulassung oder Wiedererteilung auf dem Zulassungsamt. Ja, Führerscheinstelle muss ich sagen. Führerscheinstelle. Ja. Das kostet Geld. Ja. So, aber das müssen Sie doch zwangsläufig erstmal nicht tun. Oder müssen Sie das gleich machen? Sagen Sie es mir als Berufskraftfahrer. Ja, wenn ich jetzt den Schein haben will. Der Hintergrund meiner Frage. Ich würde Ihnen ja diese Kosten ersetzen, ja, diesen Führerschein wieder zu bekommen. Bekomme ich ja sowieso die Quittung. Das ist ja nicht das Thema. Ja, aber die Frage ist, ist es jetzt notwendig? Steht jetzt ein Arbeitgeber zur Verfügung, der Sie jetzt als Berufskraftfahrer auch einstellt? Ja, gut, das ist ja, das war die Frage. Ja, ist es also direkt notwendig, den Führerschein jetzt zu haben? Müssen Sie den jetzt so beantragen nach der Gesundheitsuntersuchung oder reicht es? Ich muss es nicht. Dann ist natürlich meine Empfehlung, Sie gehen in der Arbeitssuche natürlich dann Richtung Berufskraftfahrer, ja, und sollte sich dort was anbahnen, ja, dann sagen Sie mir Bescheid und ich fördere Ihnen die Kosten. Unsere Leitungen sind im Moment alle belegt. Planungsprozess SGB II, Planungsbrief 2009. Für die intensive Betreuung der Hilfebedürftigen werden insgesamt 10 Milliarden Euro an Eingliederungs- und Verwaltungsmitteln zur Verfügung gestellt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass diese Mittel in voller Höhe wirkungsvoll eingesetzt werden, um das ambitionierte Ziel der weiteren Verminderung der Summe passiver Leistungen zu erreichen. Haben Sie in Ihrer beruflichen Karriere spezielle Zertifikate erworben oder Lizenzen erworben, Weiterbildungen absolviert? Also nach dem, was ich gesehen habe, nicht. Aber das Einzige, was ich heute immer gemacht habe, Staplerschein, wie gesagt, damals gebracht. Da ist aber auch gelaufen, weil da bloß ein paar Jahre gültig ist. Ja, ja. Und dann habe ich eben so einen Ladegranate gehabt. Das war es eigentlich. Ansonsten bin ich immer nur gefahren. Mhm. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schreibe jetzt mal einfach nur Stapler, Gabelstaplerschein rein. Kranschein, ja? Mhm. Aber wie gesagt, die sind mittlerweile abgelaufen, alle Bilder. Darum geht es mir eigentlich. Wir haben es erstmal notiert, deswegen habe ich auch nicht hingeschrieben von erworben am und gültig bis, sondern einfach nur den Fakt an sich. Und das wird ja einem Arbeitgeber auch bekannt gegeben. Ne? Mhm. Und im Falle, dass er sich für Sie interessiert, dann frischen wir das auf. Ja. Gell? Ja. So, persönliche Stärken. Sie sind motiviert, können selbstständig arbeiten, sind zuverlässig. Wurde von Ihrer Vorgängerin eingeschätzt. Ne? Ist das so? Ja. Ja. Okay. So, jetzt wollen wir mal schauen. Was hindert Sie also am Marktzutritt? Ne? Abgesehen von den Marktbedingungen, die jetzt hier herrschen. Ne? So, also, Sie sind ja langzeitarbeitslos, das heißt, Berufserfahrung in dem Sinne fehlen Ihnen. Wir können vieles möglich machen, aber Jobs backen können wir ja nun auch nicht in dem Moment jetzt hier. Ne? Der arge Teamleiter K. Gut, dann unterhalten wir uns natürlich über Alternativen auf dem zweiten Arbeitsmarkt in dem Moment. So, ich habe jetzt mal so ein kleines Fazit unseres Gesprächs gezogen. Ne? Mhm. Mal kurz die Rechtschreibfehler nochmal rausmachen. Naja, wenn man so schnell schreibt, gell? Ja. Gibt es da keine Tipps. So, Herr Meinl ist in den nächsten 12 Monaten unter Anwendung des Förderinstrumentariums SGB II, das ist unsere gesetzliche Grundlage, zu vermitteln bei günstiger Arbeitsmarktentwicklung und aktiven Bewerbungsverhalten. Also das muss eine Kombination sein. Mhm. Ne? Das Herrn Meinl kann dieses Ziel erreicht werden. Mhm. So, das nehmen wir so als Aussicht. Klar. Ne? Nicht direkt gleich eine Umschulung, zweiter Arbeitsmarkt wären dann eben so Sachen wie, dass wir ihn halt in eine Maßnahme stecken, wo er halt entsprechende Fertigkeiten dann noch zusätzlich in dem Moment irgendwo erfährt oder eben dann auch da landläufig als Eurojob bekannte Geschichten wie eben Arbeitsgelegenheit, solche Geschichten. Also es kann letzten Endes dann auch irgendwo zum Tragen kommen, klar. Wir gucken permanent, ob Stellen für Sie vorhanden sind. Ja. Wir hatten vorhin das Beispiel, der Kunde war im Gespräch, klingelt das Telefon, war der Arbeitgeber dran und das war ein Vermittlungsvorschlag, den hat der Arbeitgeberservice vor gerade 2 Stunden ausgelöst. Den kannte ich selber noch gar nicht. Ne? Und da haben wir vom Tisch weg die Arbeit organisiert. Ja. Und das wünsche ich mir für Sie auch mal. Mhm. Und das läuft dann tatsächlich so ab, dass ich mir in regelmäßigen Abständen wieder Vorlagen setze. Mhm. Dann kommen sie auf meinen Bildschirm, ich suche nach Stellen und ich hole sie mir natürlich alle 2 Monate hier an den Tisch. Ja. Und dann legen sie mir ihre Nachweise ihrer eigenen Bemühungen in Arbeit zu kommen vor. Ja, okay. So. Gell? Ja. Speichere den Kram ab. So, und jetzt kommen wir zu der Eingliederungsvereinbarung. Die Eingliederungsvereinbarung ist ein Vertrag nach BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Mhm. Also wir erarbeiten das gemeinsam. Ich stelle meinen Part dar, ja, und super. Sie den ihrigen Teil, um letztendlich das gemeinsame Ziel Integration zu erreichen. Mhm. Gell? So, nochmal mal gucken, was die Vorgängerin hier reingeschrieben hat. Ja, das ist jetzt problematisch, denn ich muss das ja erstmal adaptieren. So, Integration in den ersten Arbeitsmarkt als Ziel. Ja, das hat hier oben nichts zu suchen. Das ist aber erst das zweite Ziel, sag mal. So. Erwerb beruflicher Erfahrungen. Wir haben ja quasi 4 Gruppen, in die einsortiert wird. Das ist fast ein Verwaltungsakt. Ja. Die müssen quasi in eine Schublade gesteckt werden, um dann die richtigen Maßnahmen daraus zu finanzieren. Das ist der Vorgang. Frau B., Beraterin beim DGB. Es gibt ja auch Merkmale, woran man erkennt, dass die Qualifizierung aktuell ist. Und das prüfen die natürlich nur insoweit, wie die Leute ihre Angaben machen können, beziehungsweise was sich auch ergibt aus bestimmten Prüfungsergebnissen oder Zeugnissen. Und das ist die Grundlage für die Bewertung. Und die Dauer der Arbeitslosigkeit kommt dann hinzu und die spielt die wesentliche Rolle. Nach einem Jahr, kann man sagen, sind de facto alle einmal erworbenen Qualifikationen null und nichtig. Maßnahmen, das sind Träger, die wirklich jeder aufmachen darf in Deutschland. Und das ist eine Institution, wo die Jobcenter, wie die BA, die Bundesanstalt für Arbeit, in Massen erstmal ihre Hartz IV, also die ALG II und die ALG I Menschen, hinverfrachten kann. In Massen und auf längere Zeit. Frau N., Inhaberin eines Bildungsträgers. Sie möchte nicht, dass ihre Stimme erkannt wird. Deshalb werden ihre Aussagen hier nachgesprochen. Was mit denen da passiert, ist denen eigentlich so ziemlich egal, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil ich habe für mehrere Träger gearbeitet. Ich habe bis jetzt noch keinen Träger kennengelernt, wo ich sagen kann, die sind wirklich gut. Frau N. hat eine Hartz-IV-Karriere hinter sich und musste an Maßnahmen in Bildungsträgern teilnehmen. Sie begann als Bewerbungstrainerin bei einem Maßnahmenträger zu arbeiten und gründete dann selbst einen Bildungsträger. Es ist einfach eine Geldmaschine. Alle Träger, alle Inhaber sind jetzt Millionäre, weil die bekommen 1.500 bis 2.000 Euro pro Person, nur wenn sie die Schwelle von dem Träger überschreitet, ob die jetzt vermittelt wird oder nicht. Die Menschen müssen dahin gehen, das ist nämlich das Problem, das ist der Knackpunkt. Frau N. betreut zwischen 15 und 20 hilfebedürftige Erwerbslose pro Maßnahme. Wenn die dann kommen, hat man nur eine Viertelstunde Zeit mit denen. Und dann muss man mit denen, also, was wollen sie einen Job, ja oder nein, okay. Und dann wird ein Lebenslauf geschrieben. Und der dauert dann halt auch wieder 3 bis 4 Wochen. Und dann möchten die natürlich auch ein bisschen was von sich erzählen. Aber das lässt die Zeit nicht zu, weil die Träger natürlich so viele Leute nehmen möchten, weil jede Person, pro Person wird bezahlt. Die Jobcenter und die BA sind natürlich die besten Freunde von den Trägern, weil die natürlich schon früher für die gearbeitet haben. Ob da Schmiergeld fließt oder nicht, es wird nichts mehr über Ausschreibungen gemacht, es wird alles unter der Hand geregelt. Ich lese jetzt mal vor und Sie hören zu, gell? Ich merke Sie grundsätzlich für Arbeitsgelegenheiten vor und unterbreite Ihnen geeignete Angebote. Das sind also 1-Euro-Jobs, im Volksmund genannt. No. Ich fördere die Teilnahme einer Maßnahme beim Arbeitgeber. Das ist diese landläufige Trainingsmaßnahme. Ne? So, ja. Bei Ihnen steht jetzt drin, dass Sie monatlich 8 Bewerbungsbemühungen machen sollen. wahlweise schriftlich, telefonisch oder durch persönliche Vorsprache. Ne? Und danach die entsprechenden Nachweise vorlegen. Ja, aber acht Pronomen, noch ganz schön Haufen. Acht sind zu viel, meinen Sie? Acht Firmen, acht Bewerbungen im Monat, na ja, gut. Bundesweit, acht Bewerbungen pro Monat. Geht. Das sind zwei in der Woche. Ja. Was machen Sie die anderen vier Tage? Genau so. Ne? So muss man es mal runterbrechen. Ja, ne? Ist schon eigentlich richtig. Ist es nicht viel. Ist schon richtig. Ne? Und Sie sollten ja alles tun. Ich tue es auch. Ist ja klar. Ne? Ja, gut. Ich meine, wenn in dem Augenblick, wenn ich dann wieder es klingt in Arbeit komme, hat sich das ja dann sowieso. Dann hat sie es erledigt. Abgehakt. Und das ist ja unser Ziel. Naja. Okay? Eben. Workfare. Aus dem Angloamerikanischen stammendes Kompositum von Work, Arbeit, und Welfare, Wohlfahrt bzw. Sozialhilfe. Bezeichnet ein arbeitsmarktpolitisches Konzept, welches staatliche Transferleistungen mit der Verpflichtung zur Arbeitsaufnahme verknüpft, verbunden mit Aktivierungsmaßnahmen, die darauf abzielen, die Arbeitssuche und Aufnahme jeder Arbeit durch Androhung von Sanktionen zu erhöhen. Workfare zielt auf die Mobilisierung von Arbeitskräften für den Niedriglohnsektor, um Arbeitskräfte auch in unattraktive, untertariflich entlohnte Randarbeitsmärkte zu bringen. Frau T., Bürgermeisterin einer mittelgroßen Stadt in den neuen Bundesländern. Gegründet wurde dieses Konstrukt SGB II aus einem hehren Ansatz, nur leider sind wir hinten losgegangen. Das hieß immer, dass der Sozialhilfeempfänger den Zugang haben solle wie der Arbeitslosenhilfeempfänger. Ja, genau das ist ja nicht losgegangen, sondern der Arbeitslosenhilfeempfänger ist auf das Niveau des Sozialhilfeempfängers und hat es genauso schwer im Zugang. Das ist der Webkundenfehler von Anfang an. Und über diesen Webfehler muss eine Bundesregierung ein Recht ändern, ob sie das macht. Herr R., Geschäftsführer einer ARGE. Ein einfaches Gesetz zur Grundsicherung hat sich entwickelt in den Jahren zum Richterrecht. Man hat schlicht und ergreifend Änderungen eingebaut, die einer Rechtsprechung folgen, die nichts mehr mit normaler Massenverwaltung, die eine Nummer des SGB II darstellt, ist, sondern es sind Einzelfallentscheidungen, die versucht werden, in Gesetze mit einzubauen. Herr T., Gründer einer Sozialhilfeberatungsstelle. Sinn des Systems ist eigentlich ein abschreckendes Instrumentarium zu schaffen, wo 7 Millionen Menschen im Moment drin sind. Als dauerhafte Drohung für die Arbeitnehmer, überlegt euch, was ihr genau tut. Akzeptiert Lohnsenkungen, akzeptiert Arbeitnehmerrechte, Einschränkungen. Wenn nicht, passiert euch Hartz IV. Da geht es nicht um Menschen, um Förderung von Menschen. Es geht eigentlich materiell um die Durchsetzung von Niedriglohn in diesem Land. Überzählige. Arge Erfahrungen. Ein Feature von Nora Bauer. Es sprachen Susanne Barth, Kerstin Fischer, Gregor Höppner und Katharina Wolter. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Beate Braun. Regie die Autorin. Redaktion Hermann Theissen. Eine Sendung des Deutschlandfunk 2009.